2.5 Der Zorn eines Mädchens. Ich blickte mich um, doch da war keine Spinne mehr. Zornig stapfte ich auf die Höhle zu, während Mandy und Andy mich anfeuerten. Kleidchen, Kleidchen, Kleidchen! Ich betrat den staubigen Vorraum und ließ meine Augen schweifen. Die Spinnen mussten schon seit Jahren nicht mehr geputzt haben. Gigantische Netze zierten die Wände und fingen hauptsächlich Staub. Was erwarteten die Biester, wer ihnen hier in die Falle gehen sollte? Eine Höhlengazelle? Meine neuen Instinkte gingen mit mir durch, also hob ich meine Arme, wirkte Sauberkeit und sprach, ich putz mich wund. Sofort begann meine Magie durch den Raum zu wüten und wirbelte den jahrzehntenalten Schmutz einfach weg. Stolz warf ich mich in meine Brust, während meine beiden Hupen triumphierend nachwippten. Durch meine grenzenlose Selbstbeherrschung konnte ich mich zurückhalten, den geschmacksbefreiten Vorraum zu dekorieren und drang voll Zorn weit in die Höhle ein. Schon im nächsten Gang erblickte ich die erste Höhlenspinne. Das schnuckelige Biest war größer als ich und hatte Kauwerkzeuge wie Dachspannen. Was wollte sie damit essen? Einen überraschten Höhlenelefanten? Dann drehte sie mir unhöflich, wie Spinnen nun einmal so sind, den Hintern zu und zeigte mir angeberisch ihren Stachel in der Größe einer Eiche. Wie wollte Höhlenspinne jemand damit vergiften? Selbst ein Mammut würde an dem Einstich sterben, noch bevor ihm das Biest Gift in seinen Leib pumpt. Angst keimte mir auf, doch ein Blick auf mein versautes Kleid genügte und ich stürzte mich in den Kampf. Ich hustete, zog, tüdelte, trallte und Höhlenspinne brach unter meinem Dauerfeuer zusammen und überließ mir noch einen morschen Stuhl. Ich hatte also gerade eine Höhlenspinne erlegt, die neben Spinne augenscheinlich auch Schreiner war. Ich beschloss, dass ich das jetzt nicht verstehen musste, doch eines war klar. Das Höhlenvieh war zäher als ihre Freunde draußen auf der Heide. Ich schlich weiter und vernahm giftiges Zischen und brodelndes Fauchen in den Eingeweiden des Felsens. Ich erblickte noch drei weitere Höhlenspinnen, bevor es in die Tiefe ging. Ich trank, blickte auf mein armes, wehrloses Kleidchen, fletschte die Zähne, pfte und überredete die Kameraden, ins helle Licht zu gehen. Schließlich verließ ich mit zahlreichen Kreuzern und unnützem Tand behangen die Höhle. Nach einem gewollten Erkundungsspaziergang durch das Moor kehrte ich stolz zu Sieglinde zurück. Die Schicksal nannte einen erwartungsvollen Gesichtsausdruck ihr eigen, als ich das ganze Zeug vor ihr ablud und schimpfte. »Sieh dir doch nur mein Kleidchen an!« Sie drückte mir einige Kreuze in die Hand und überreichte mir ein rotes Tuch. Ich zog die Stirn in Falten. »Ein Helm wäre hilfreicher?« »Ein Helm ziert sich nicht für eine Hexe.« Zögernd streifte ich das modische Verbrechen über und meinte, »aber die Farben passen doch gar nicht zu meinem Kleid.« Sieglinde deutete auf das Blut in meinem Stoff. Also, ich finde, es passt exzellent. Da hatte sie irgendwie recht und da ich ja ganz offensichtlich ein »Das Glas ist halb voll« Mädchen bin, gab ich mich damit zufrieden und konzentrierte mich auf meine weitere Karriere als Hexe. Ich liebe euer feuchtes Moor und löchrige Socken sind genau das Richtige, um es zu erkunden. Auch meine beiden Regenwürmer fühlen sich in meinen nassen Wollknäueln rundum wohl. Dennoch würde ich gerne wissen, was ich tun muss, damit ich endlich ordentliche Schuhe bekomme. Sieglinde nickte, als wäre es meine Schuld, dass ich bis gerade eben nicht gefragt hatte. Das ist überhaupt kein Problem, liebe Babsi. Kehre einfach zur Höhle zurück, steige in ihre Tiefen und töte die Oberspinne Beinchen. Ich schlug mir vor die Stirn, während mein Hals von all dem Gespucke kratzte und brummelte. Hättest du das nicht gleich sagen können?